nach entsagungsvollem Leben. Man erzählt sich, dass Gott, als er vor seinem Thron erschien, ihn, den er kannte und dem er wohl wollte, mit den Worten begrüßte. Gott hielt sein Wort und zürnte nicht und umarmte ihn und weinte. Dann rief er mit Donnerstimme: